alles steht Kopf, versucht auf dem Niveau von Pixar sozusagen in die Innenwelt des Kindes einzusteigen. Und Olaf Schubert spielt die Angst. Konnten Sie das nachvollziehen, dass die Emotionen unser Leben wie ein großer Regisseur bestimmen? Ja, das ist ja auch stellenweise erschütternd. Ne? Man hält sich immer für selbstbestimmt und in Wirklichkeit ist man ja nur Sklave seiner Leidenschaft, seiner Triebe. Im noch schlimmeren Fall wird ja sogar behauptet, wir sind nicht mal Sklave unserer Emotionen, sondern nur biochemischer Prozesse. Aber man kann ja auch lernen, mit seinen Emotionen umzugehen und sie ein wenig zu steuern. Und gerade die Angst, die ich nun verkörpert habe, ist ja, glaube ich, da. Sieht man ja gerade auch jetzt in der Gesellschaft. Die Angst sollte, glaube ich, ein Ratgeber sein, aber nicht unbedingt der oberste Richter über das Handeln einer Person oder einer Gesellschaft. Es gibt die Realangst, die Angst, die auch lebensspendend ist, weil wir vorsichtig werden, eben nicht bei Rot über die Ampel laufen, während irgendwie der Verkehr dadurch schießt. Und es gibt die Angst, die quasi ihr Eigenleben entfaltet. Sie haben ja selber jetzt schon den Switch gemacht zum realen Leben in dieser Gesellschaft. Können wir sagen, dass sich die Angst eigentlich verselbstständigt hat? Tja, irrationale Ängste, da sind wir, ist ja klar, durch die ganzen Einflüsse, mit denen sich der Mensch auseinandersetzen muss, die Medien, das Internet und alles, was da auf einen einstürzt, das muss ja so ein kleines Gehirn erstmal irgendwie sortieren in seiner Freizeit. Am besten wäre es natürlich, wenn jeder Regisseur seiner eigenen Emotionen wäre und dann das für ihn und für alle beste Ergebnis zum Besten geben würde. Aber das ist halt mal nun wirklich nicht die Realität. Ne? Habe ich eben in irgendeinem Nebensatz das richtig rausgehört, dass die Angst uns auch ganz falsch antreibt? Ja, leider schon. Also momentan, wenn man das so ein bisschen reflektiert, tja, gibt es ja Ängste, bei denen ich mich manchmal frage, also na holla hopp, ne? Wer hat zum Beispiel gewusst, dass sich syrische Flüchtlinge ausschließlich von kleinen ostdeutschen Kindern ernähren, ne? Dass sie die kochen und braten? Das, ja, das ruft natürlich Ängste hervor, diese Information. Und ich bin erstaunt, dass das immer so auf fruchtbaren Boden fällt. Olaf Schubert, ich bleibe noch mal einen ganz kurzen Moment beim Film. Also im Jahr 1995 entwickelte der Mann, der jetzt vor mir sitzt, die Bühnenpersönlichkeit Olaf Schubert. Diese Karriere als Komiker findet auf der Bühne statt und auf der Bühne findet sicher eine Mixtur aus Improvisation und geschriebenen Sketchen, Texten statt. Und dann geht so einer ins Studio eines riesengroßen Hollywood-Studios, Dependance Synchronisationsstudio Berlin, und muss sich da in die Rolle fügen. In die Knechtschaft des geschriebenen Wortes. Ja, aber man muss natürlich sagen, das macht man ja auch gerne, wenn man das Gesamtprodukt schon mal gesehen hat und weiß, man ist ja quasi auch, man kann ja Mosaiksteinchen eines großen Mosaiks sein und dann macht das natürlich Spaß und man lernt ja auch mit seinen Aufgaben. Das war für mich ja auch mal was völlig Neues, ja, den Anweisungen eines Regisseurs Folge zu leisten und sich anzupassen und genau im richtigen Moment das Richtige zu platzieren. Ja, das war für mich insofern kein Gefängnis, sondern sogar doch eine Erweiterung des Horizonts. Ist da denn noch Olaf Schubert drin in der Angst? Ja, schon. Aber ist natürlich sehr zurückgenommen. Olaf Schubert, die Kunstfigur ist eine Maske und mit der ist etwas auszuleben. Das ist einfach das Prinzip der Kunstfigur. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich wer bin und warum und wie und gegen wen und wie lange. Also wer ist schon nur er selbst? Ne? Wir bestehen ja alle aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich in unterschiedlichen Lebenssituationen Gehör verschaffen, Luft verschaffen und ich hoffe nicht, dass ich der Einzige bin, der dagegen Tabletten nehmen muss. Irgendwie ist dieser Olaf Schubert, wenn wir ihn denn auf der Bühne sehen, ein überzeugter Besserwisser. Das ist sehr richtig. Der Olaf weiß, wo es lang geht. Und wenn alle seinen Anweisungen Folge leisten würden, dann wären wir, glaube ich, schon ein gutes Stück weiter. Ich glaube, jeder, der so überzeugt ist wie ich, also wie Olaf, der, wenn man gehört werden möchte, muss man sich Gehör verschaffen und dann in komprimierter Form die Botschaft über die Menge ergießen. Mich interessiert, ob die Kunstfigur Olaf Schubert getrieben wird von etwas, was man Unlogik nennen kann, was man diese berühmten Gedankensprünge, die man immer wieder hört von Olaf Schubert, sind die überhaupt noch die einzige Möglichkeit, diese Welt, die wir eben schon mal angetastet haben, als wir über Angst gesprochen haben, überhaupt noch zu durchdringen, zu ertragen? Ja, es ist, glaube ich, zumindest Auftrag des Unterhaltenden oder des Künstlers oder wie immer man ihn nennt, Dinge aus anderen Perspektiven zu beleuchten. Oder man muss auch eine politische Debatte führen und Dinge analysieren. Aber das ist natürlich in jedem Fall, auch wenn es notwendig ist, immer ermüdend und zermürbend, ne? Was ja auch eine gewisse Verdrossenheit schafft, so dass man das Gefühl hat, ja, alle quatschen, alle reden, alles wird stundenlang auseinandergenommen und nichts passiert. Dieser Eindruck herrscht ja in der Bevölkerung. Und wenn man dann als Bühnenschaffender das Privileg hat, einfach mal zu sagen, Peng, Luftikus, jetzt mal anderer Klartext, dann hat das schon eine befreiende Wirkung. Wie weit darf Satire gehen? Tja, eigentlich wird es ja doch erst spannend, wenn man, sage ich mal, konventionelle Grenzen überschreitet. Ne? Momentan tun sich natürlich auch neue Grenzen auf, manchmal sogar selbst auferlegte, manchmal, wie nennt man, naja, schon Pietät, aber ein guter Witz ist ein guter Witz. Ne? So sollte es eigentlich bleiben. Putin mit einer Hand erwürgt der Elefanten, mit der anderen unterschreibt er Todesurteile. Ist das ein guter Witz? Wenn ich es jetzt so höre, nicht. Im Gesamtkontext, ja. Also ich zitiere einfach nur einen Satz und es klingt dämlich. Sie haben ein Gesamtkonzept für die Figur, die hat eine Aura auf der Bühne und da bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. So würde ich es sehen, ja. Es ist ja, ich weiß gar nicht, so Satire und so. Ich glaube, eigentlich will ich ja, erzählt man ja Geschichten mit gewissen Entgleisungen. Irgendjemand hat mal gesagt, Olaf Schubert wäre ein Geschichtenerzähler. Das fand ich, glaube ich, sehr treffend. Er nimmt die Leute mit auf eine Reise und dort erlebt man dann dieses, jenes und das. Und das wird mal politisch und mal unpolitisch und mal unter der Gürtellinie und alles, dieses und jenes. Ja, ich glaube, so muss es ja irgendwie sein. Wir haben ja eben über die augenblickliche Situation gesprochen in unserer Gesellschaft, das Thema Flüchtlinge, Migranten. Gerade gab es einen Skandal über Satire und zwar Charlie Hebdo hat das Bild des kleinen ertrunkenen Migrantenkindes genommen und daraus in der aktuellen Ausgabe eine Satire gemacht. Und interessant ist, dass der Chefredakteur sagte als Kommentar zu dieser Empörung, das darf ich kurz zitieren, Satire muss einen Schock provozieren. Würde die Figur Olaf Schubert dem zustimmen? Naja, alle wollen schockieren. Ne? Die Journalisten wollen aufdecken und die Filmemacher wollen die Gefühle bloßlegen. Also mir geht es eher so, dass ich mich davor schütze. Also ich und Dinge, die ich nicht an mich heranlasse, mit diesen Dingen möchte ich auch mein Publikum nicht konfrontieren und bin da, ja, sehr reserviert. Was heißt, Sie schützen sich vor solchen Sachen? Also bei der Flut von Informationen und Emotionen und Bildern und was weiß ich was auf den modernen Neuzeitmenschen einströmt, habe ich doch ein sehr ausgeprägtes Gefühl, mich da stellenweise auch schützen zu müssen. Also ich informiere mich, aber ich muss jetzt nicht jedes Bild sehen und alles und das wird dann gefiltert. Also mir genügt eigentlich oft ein grober Überblick. Die Details sind oft so furchterregend, die bringen mich nicht weiter. Die Figur Olaf Schubert also will kein Schwamm für die Zeit sein, sondern sie will auch ein Eigenleben entwickeln. Das ist bestens formuliert. Das habe ich eigentlich versucht, in der ganzen Zeit jetzt auszudrücken. Also in meiner Funktion als Liedermacher und Betroffenheitslyriker, als Mahner und Erinnerer, als Vergewaltiger des Bösen, hätte ich es eigentlich haargenauso ausdrücken müssen.